steht eine Kirche am Meer. Ich geh gern hin, ich mag dieses Plätschern sehr. Und wenn die Sonnenstrahlen dann untergehen, leuchtet eine Madonna besonders schön. Und ich steh da und bin meinen Tränen nah. Santa Madonna, hör mein Gebet. Gutes zu tun, das Fernsehen ist schon dabei und zeigt der Welt so vieles, so mancherlei. Oft kann ich gar nicht hinschauen, oft muss ich weinen. Oft seh ich keinen Lachen, wirklich nicht einen. Ich kann nicht ruhen, ich muss was tun.